Und ich stehe dort am Flussrand, doch das Fließen ist verbannt. Dafür wabert alles Gift drin, das wir hatten. Ich stehe unter der Laterne, doch das Glück, das ich gekannt, verschreckt jenseits des Glaubens mich als Schatten. Und die perverse Angst vor Kriegen gefriert das Lächeln im Gesicht. Uns allen steht der Sinn nur nach Alarm. Das ist kein technisches Desaster. Oh nein, zur Hölle geht's, Dalla. Dagegen tun, als Regen Schnipsel aus Papier heraus aus deinen Schuhen. Sieh her, du wählst sie genau hin, was beschert wird. Lern schnell deine Lektion, lern was man kann. Dies ist kein stetig steigender Aufstieg. Zur Hölle geht's. Glaub mir, zur Hölle geht's. Zur Hölle geht's da lang.